Hi. Hallo. Reinhard und Daniel is back. Reinhard und Daniel sind wieder da. Even though you sin every day, obwohl du jeden Tag sündigst, if you're in Christ, you're still not a sinner. Bist du, wenn du in Christus bist, kein Sünder mehr? What are you saying, Reinhard? Was sagst du, Reinhard? Are you encouraging people to sin? Ermutigst du Menschen zu sündigen? Never. Niemals. I'm just reminding you of your identity of who you are in Christ. Ich erinnere dich nur an deine Identität in Christus. Do you understand it? Verstehst du das? If you believe you're a sinner saved by grace, it means you will always sin. Wenn du glaubst, ein Sünder errettet aus Gnade zu sein, bedeutet das, dass du immer sündigen wirst. Well, if you know that you're a new creation in Christ, you can live according to it. Aber wenn du weißt, dass du eine neue Schöpfung in Christus bist, kannst du dementsprechend leben. But I'm going to address a subject today that's going to be very serious. Ich greife heute ein Thema auf, das sehr ernst ist. I believe, ich glaube, that almost every person who is watching this video, dass fast jede Person, die dieses Video anschaut, sins on a regular basis. Regelmäßig sündigt. That's a bold statement, Reinhard. Das ist eine gewagte Aussage, Reinhard. Are you accusing us now? Klagst du uns jetzt an? No. Nein. The devil is the accuser. I'm not. Der Teufel klagt an, nicht ich. I said I believe. Ich sagte, ich glaube. So I'm just sharing my belief. Ich teile nur mit euch, was ich glaube. Okay, let's go back a little bit. Gehen wir etwas zurück. Many, many years ago. Vor vielen, vielen Jahren. I was sitting on my bed at night. Saß ich abends auf meinem Bett. And Debbie was sitting next to me. Debbie war neben mir. And she was reading something and I was reading too. Sie las etwas und ich las etwas. And as I was reading, the Lord interrupted me. Als ich las, unterbrach mich der Herr. And he said, Reinhard. Er sagte, Reinhard. Stop sinning. Hör auf zu sündigen. And I was shocked. Ich war schockiert. Lord. Herr. What have I done wrong? Was habe ich falsch gemacht? I mean, I wasn't aware of any sin in my life. Ich war mir in meinem Leben keine Sünde bewusst. He said, Reinhard, worrying is sin and you sin all the time. Er sagte, Reinhard, sich zu sorgen ist Sünde und du sündigst die ganze Zeit. Do you know what? Weißt du was? I have a really cool relationship with God. Ich habe eine wirklich coole Beziehung mit Gott. I think so. Ich denke schon. Because God and me, I mean, he's my father, I'm his son. Gott ist mein Vater, ich bin sein Sohn. The Holy Spirit is my best friend. Der Heilige Geist ist mein bester Freund. And Jesus is my beloved bridegroom who loves me unconditionally. Jesus ist mein Bräutigam, der mich bedingungslos liebt. So I have no problems to say to God, show me. Ich habe kein Problem, zu Gott zu sagen, zeige es mir. Because sometimes you think you hear God, but you don't. Manchmal glaubst du Gott zu hören, aber es ist nicht so. So I wanted to make sure that what I heard was really God. Ich wollte sicher sein, dass das, was ich gehört habe, von Gott ist. I wanted him to show me the Bible. Ich wollte, dass er es mir in der Bibel zeigt. And he took me directly to Philippians 4, verse 6. Er führte mich direkt zu Philipper 4, Vers 6. And I looked it up in the original Greek. Ich schaute es im Originalgriechischen an. Bang, tap on the cara. Bang, ein Schlag ins Gesicht. Here is what it says. Folgendes steht dort. Be anxious for no thing, nothing. Seid um nichts besorgt, um nichts. For nothing. Um nichts. In the original Greek, this is what it says. Im Originalgriechischen heißt es. It is written in the imperative and in the active voice. Es ist in der aktiven Befehlsform geschrieben. That means, the imperative means it's a commandment. Das bedeutet, es ist ein Befehl. It's like if you are my employee. Wenn du mein Angestellter bist. And I should go and clean that. Und ich sage, geh und mach das sauber. It's not a suggestion anymore. Das ist dann kein Vorschlag. Oh, that's so nice and you talk to me about cleaning the house. Ah, das ist nett von dir. Du sprichst mit mir über die Reinigung des Hauses. That's what you do, you will probably get fired. Wenn du das machst, dann wirst du wahrscheinlich entlassen werden. You know, when your boss tells you something to do, you don't start a debate with him who is right, who is wrong. Wenn dein Chef etwas von dir verlangt, fängst du nicht an zu diskutieren, wer recht hat und wer nicht. You do it. Du machst es einfach. And the way God wrote into the Bible, be anxious for nothing, it's a commandment that has to be obeyed. Die Art und Weise, wie Gott das in der Bibel geschrieben hat, seid besorgt um nichts, ist ein Gebot. Das muss befolgt werden. So God said, I wrote into the New Testament, under the New Covenant. Gott sagte, ich habe im Neuen Testament, im Neuen Bund geschrieben, that I command you never to worry about a single thing. Dass ich dir befehle, dich nie zu sorgen. But you do. Aber du machst es. Almost every day you worry about one thing or the other. Und das fast jeden Tag sorgst du dich. So you sin. Also sündigst du. My God then woke me up. Mein Gott, das hat mich wachgerüttelt. Do you know what I did? Was habe ich gemacht? The only thing that makes sense. Das Einzige, was Sinn macht. Repent. Ich tat Buße. God, you're true. I sin almost every day. Es stimmt, Gott, du hast recht. Ich sündige fast jeden Tag. And I will obey you. Aber ich will gehorchen. By your grace, I will obey you and stop sinning in this area. Durch deine Gnade will ich gehorsam sein und in diesem Bereich nicht mehr sündigen. So of course, the best thing that I could do. Das Beste, was ich tun konnte. After repenting. Nach der Buße. Study the New Testament, what the Bible has to say about worry. War im Neuen Testament zu studieren, was die Bibel über sich Sorgen machen sagt. Do you know what I found? Weißt du, was ich fand? When Jesus showed up on the earth and started his ministry, als Jesus auf die Erde kam und seinen Dienst begann, do you know what was one of the very first things he taught his disciples? Not to worry. Weißt du, dass eines der ersten Dinge, die er seinen Jüngern lehrte, war, sich nicht zu sorgen? And he taught them not to worry about money. Er sagte ihnen, sich nicht um Geld zu sorgen. Boys, look at the birds. Jungs, schaut euch die Vögel an. Are they worried? Machen sie sich Sorgen? Look at the flowers. Schaut euch die Blumen an. Are they worried? Machen sie sich Sorgen? My Father in heaven takes care of this. Why will he not take care of you? Mein Vater im Himmel kümmert sich um sie. Warum sollte er sich nicht um euch kümmern? Don't worry about tomorrow. Sorgt euch nicht wegen morgen. So one of the first lessons that Jesus had to tell his apostles. Eine der ersten Lektionen, die Jesus seinen Aposteln beibringen musste. Stop worrying about money. Höre auf, dich um Geld Sorgen zu machen. Do you know what I found out? Weißt du, was ich herausfand? I found out. To worry about financial things has nothing to do with what you have and what you don't have. Ich fand heraus, dass sich über finanzielle Dinge Sorgen zu machen nichts mit dem zu tun hat, was du hast oder nicht hast. There are people who have very little, but they trust God and don't worry. Es gibt Menschen, die sehr wenig haben und sie vertrauen auf Gott und machen sich keine Sorgen. And there are people who are millionaires and they always worry. Und dann gibt es Millionäre, die sich ständig Sorgen machen. It's a heart problem, not a money problem. Es ist ein Herzproblem, kein Problem des Geldes. We had one of the most beautiful testimonies I've ever heard in this area. Wir hatten eines der schönsten Zeugnisse in diesem Bereich. One of our present students from the School of the Prophetic and Supernatural. Ein Student in unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. And he just gave this testimony the last weekend. Er machte dieses Zeugnis am vergangenen Wochenende. The guy told us that he had 200,000 Brazilian reais on his account. Er sagte, dass er 200,000 brasilianische reais auf seinem Konto hat. For you people in Europe. Für euch in Europa. That's in the moment about 35,000. Euro. Das sind um die 35.000 Euros. And he was worried of spending a few hundred reais. Und er sorgte sich, ein paar hundert Reais auszugeben. Wasn't that a powerful testimony? War das nicht ein starkes Zeugnis? It was so powerful. Es war so stark. And the Lord confronted his heart. Der Herr konfrontierte sein Herz. And as the Lord confronted his heart, he had a breakthrough that was so glorious. Als der Herr sein Herz konfrontiert hatte, hat er einen Durchbruch, der war so herrlich. Worry is sin, so stop it. Sich zu sorgen ist Sünde, hör also auf. Look, once you understand that worry is sin and worry is a matter of the heart, you will do everything to stop worrying. Sobald du verstehst, dass sich zu sorgen Sünde ist und es eine Herzenssache ist, wirst du alles unternehmen, um damit aufzuhören. We could talk so much about it. Wir können noch so viel darüber reden. But you know, I'm so glad God confronted my heart on that day so strong. Ich bin so froh, dass Gott damals mein Herz so stark konfrontiert hat. Because today I'm leading a largest ministry. Heute leite ich einen der größten Dienste. You know, our books have been translated, I think, 15 languages. Unsere Bücher wurden in 15 Sprachen übersetzt, so glaube ich jedenfalls. Brazilian Kids Care is growing and growing and growing exponentially. Brazilian Kids Care wächst und wächst so schnell. We need every month, I don't know, 200,000, 600,000, 800,000. Yeah. Wir brauchen jeden Monat so um die 600,000 bis 800,000 Reais. Close to maybe a million reais every month. Bis zu 1 Million Reais jeden Monat. You know, I mean, there's so many demands all around me. Und es gibt so viele Nachfragen um mich herum. If I would not have gotten rid of the sin of worry today, I would be in mega stress. Wenn ich die Sünde des sich Sorgen zu machen nicht losgeworden wäre, dann wäre ich heute in einem mega Stress. And I live in extreme peace. Ich lebe in extremen Frieden. Because I've learned that worry is sin and we cannot live like that. Weil ich gelernt habe, dass sich zu sorgen Sünde ist und ich nicht so leben kann. Guys, if you honestly want to overcome worry, willst du dieses sich Sorgen machen loswerden? We have a podcast somewhere on the internet. Don't ask me where. Wir haben einen Podcast irgendwo im Internet. Frag mich nicht wo. But you can enter in contact through support. Du kannst gerne unseren Support kontaktieren. It's called Overcoming Anxiety. Es heißt Angst überwinden. It's for free. Ist kostenlos. It's a whole teaching that has set so many people free from a life of worry. Eine Lehre, die so viele Menschen Menschen von einem Leben der Sorge freigesetzt hat. Don't worry about tomorrow. Sorge dich nicht wegen morgen. Father in heaven knows what they need. Dein Vater im Himmel weiß, was du brauchst. Watch how the lilies grow. Beobachte, wie die Lilien wachsen. Not watch them grow, watch how they grow. Schaue nicht beim Wachsen zu, sondern beobachte, wie sie wachsen. How do they grow? Wie wachsen sie? Surrender to the earth to get the nutrients. Sie geben sich der Erde hin, um die Nährstoffe zu bekommen. Surrender to the sun. Sie geben sich der Sonne hin. And growth is a natural side effect. Das Wachstum ist ein natürlicher Nebeneffekt. And Jesus uses that example to teach us to trust him for provision. Und Jesus verwendet dieses Beispiel, damit wir ihm für Versorgung vertrauen. Think about that. Denk darüber nach. If you liked it, click the like. Wenn es dir gefallen hat, klicke das Like. Just share it with your friends. Teile es mit deinen Freunden. Subscribe to our channel. Abonniere unseren Kanal. And thank you so much for watching. Und danke, dass du zugeschaut hast.